Ich bin glücklich am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich bin glücklich, denn Jesus ist mein bester Freund. Lies die Bibel am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Lies die Bibel und lass sie sein dein bestes Buch. Bete täglich am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Bete täglich, denn Jesus Christus hört Gebet.